super billig, ab 5 Cent telefonieren, Doppelfernsprecher, Teleruf, Schönlandstraße, Ecke Böckstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Baucontainer, der bis oben hin mit Pappe, Erde, Mauersteinen und Müll gefüllt ist. Und rechts von dem Baucontainer befindet sich noch zusätzlicher Müll, unter anderem eine große Spanpalette, Styroporreste, aufgeweichte Pappkartons sowie ein leerer Plastikkübel, der auf dem Kopf steht, sowie Fußleisten und weiteres Holzzubehör. Ansonsten gehört zur weiteren Ausrüstung des Fernsprechers ein Fahrzeug mit der Aufschrift DB Carsharing, wahrscheinlich ein Fahrzeug der Deutschen Bahn, das man mieten kann, trägt auch ein Frankfurter Kennzeichen. Ansonsten, außer einem geparkten Damenfahrrad der Marke BBF und zwei krakeelenden Menschen hier vor dem Sexshop, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.